Die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen, zwei Gärten zur rechten und zur linken. Esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Eine gute Ortschaft ist es. Und ein allvergebender Herr.